Mirzapan, Marzipan. Kinderhörspiel von Peter Jacobi nach Motiven des russischen Volksmärchens Der Jüngling und die sieben Weisen. Es war einmal ein trauriger kleiner Zar. Igor war sein Name. Er regierte über das kleine Zarenreich zwischen Igorowo und Igorjewitsch und war mein Papa. Marcelina, mein Täubchen. Ja, Papa? Marcelina. Zum Regieren hatte er schon lange keine Lust mehr. Statt auf seinem hübschen, holzgeschnitzten Thron zu sitzen und sein kleines Reich zu leiten, saß er jeden Vormittag strumpfsockig im Ostflügel von Schloss Igorograd und starrte missmutig auf die Kartoffelfelder, die Fischer und den Fluss hinunter. Armer Papa. Seit Mama gestorben war, ließ er sich gehen. Was ist denn? Du hast schon wieder zwei verschiedene Socken an. Eine rote und eine blaue. Außerdem trägst du die Krone verkehrt rum. Der goldene Fisch sitzt immer vorn. Sieht ja keiner. Wie viel Uhr ist es? Kaum war die Sonne über das Schlossdach gewandert, stand Papa auf und ging in den Westflügel hinüber, um dort Kaffee und Kuchen einzunehmen. So gut hast du den Bienenstich noch nie hingekriegt. Ich habe echte Mandeln aufgetrieben, Mirza, und ich waren heute... Meine liebe Marcelina! Mein Kuchen war der Höhepunkt des Tages. Doch kaum war der letzte Krümel in seinem Mund verschwunden, verfiel Papa wieder dem Trübsinn. Wie viel Uhr ist es? Und starrte auf das Treiben des Fischmarktes hinab, bis es dunkel wurde und die Marktweiber ihre Stände schlossen. Die Gegend zwischen Igorowo und Igorjewitsch ist berühmt für ihren Fisch. Fisch, Fisch, Fisch! Unser Landeswappen ist der Karpfen. Karpfenblau, das Nationalgericht. Der Fischreichtum hat Igorowo wohlhabend gemacht und die Steuereinnahmen sprudeln lassen. Unsere Kaufleute bringen Igorowoer Räucherfische in die entlegensten Zarenreiche und kommen beladen mit seltenen Gewürzen, feinen Ölen, edelstem Geschmeide sowie jenem Wässerchen zurück, das wir hier Wodka nennen. Und das mein armer Papa. Papa, es reicht. Nein, Klein. Nichts mehr. Ab ins Bett. Oh, das ist gemein. So vergingen unsere Tage. Vormittags Ostflügel, nachmittags Westflügel, abends Schnaps. Bis zu jenem denkwürdigen Morgen, an dem Mirza aufgeregt in den Ostflügel stürzte. Zar, Zar, unten vor dem Tor stehen sieben Männer und wollen dich besuchen. Mich? Sie wollen zu mir? Soll ich sie raufbringen? Moment! Wo ist mein goldener Reichsapfel, Marcelina? Und wo hast du mein Hermelin hingeschmissen? Der Reichsapfel ist unter das Bett gekullert und liegt neben dem Nachttopf. Dein Hermelinmantel ist im Wäschekorb, du hast ihn mit Schlagsahne bekleckert. Setz die Krone richtig herum auf. Kommst du mit? Na klar, was glaubst du denn? Ich wusste, dass heute etwas Außergewöhnliches passieren würde. Heute hatte ich einen merkwürdigen Traum. Du hast geträumt, dass ich dich in meine Arme nehme und dich küsse, stimmt? Hey, Frechdachs. Nimm deine dreckigen Fischfinger. Ich hab keine Fischfinger. Mirza! Eigentlich war Mirza ein einfacher Fischerjunge. Zwei Jahre lang hatte er jeden Morgen frischen Fisch ins Schloss gebracht, bis Papa, aus welchem Grund auch immer, einen Narren an ihm fraß und ihn zu unserem Haushofmeister, Kutscher, Gärtner, Pförtner, zu einer Art Mädchen für alles machte. Willst du mir nun endlich deinen Traum erzählen? Also, ich bin eine wunderschöne Prinzessin. Klar. Ich habe strahlend blaue Augen, groß und klar wie Bergseen und lang herabfallendes goldenes Haar. Ich trage ein Kleid aus weißem Atlas und sieben Ringlein an den Fingern. Sieben weiße Tauben schweben über meinem Kopf, als ich... Sieben Ringe, Tauben, immer sieben? Ja, immer sieben. Ah. Die sieben weißen Tauben schweben über mir, als ich in den wunderschönen, mit persischen Teppichen ausgelegten Thronsaal trete und diese Bauernblunze auf meinem goldenen Thron vorfinde. Diese Blunze... Wie sah die aus? Ich erzählte von dem unverschämten Weibstück mit den rötlichen Strubbelhaaren, ihrem frechen, sommersprossigen Gesicht und ihren dicken Krautstampfern von Beinen, dass ich dreist auf meinem Thron herumlümmelte. Und? Was ist dann passiert? Etwas Wunderbares. Ich gehe auf sie zu, will sie runterstoßen. Da schießen die 7 weißen Tauben wie Falken auf sie herab und vertreiben die Schlampe von meinem Platz. Oh. Nirza blieb wie angewurzelt stehen. Ich war gespannt, was er mir sagen würde. Schließlich erzählten ihm alle ihre Träume. Sogar Papa. Er galt als der beste Traumdeuter zwischen Igorowo und Igorjewitsch. Und du hältst dich natürlich für die blonde Schönheit, stimmt's? Na klar. Ich bin schließlich die Zarentochter. Das könnte man ja auch anders deuten. Wie? Man könnte es so sehen, dass die Rothaarige die Zarentochter ist und auf ihrem rechtmäßigen Thron sitzt. Was? Ich meine, du bist ja nicht blond. Nicht blond. Hast eher rötliches, leicht gelocktes Haar. Strubbelig. Natürlich nicht strubbelig. Aber du hast Sommersprossen. Sommersprossen. Das musst du zugeben. Natürlich nur ein paar. Außerdem finde ich ja auch Sommersprossen wirklich sehr, sehr... Willst du damit wirklich sagen, ich ähnele dieser ordinären Bauernblutze? Überhaupt nicht. Ich meine, ich mag dich, wie das du bist. Das ist so gemein und du, von dir. Martina. Das hätte ich niemals gedacht. Nein, ich bin die Prinzessin. Martina, oh, warte. Das hat man davon, wenn man sich mit dem Personal abgibt. Nicht doch, Marcelina! Ein Fischerjunge ist nun mal kein Edelmann, der weiß, wie man mit Frauen umgeht. Als ich über die Schlossmauer blickte, sah ich 7 prächtig gekleidete Männer auf der anderen Seite des Grabens stehen. Eine wohlklingende Stimme rief zu mir herauf. Hoch, wohlgeborene, hochfürstliche Durchlauchtigkeit, Marcelina Zarewna von Igorowo, edle zu Igorewitsch, gnädigste und mildeste Landestochter. Erweisen Sie Ihrem untertänigsten Knecht, Irodero selber Durchlaucht, die Gnade, sich kurz vorzustellen? Mein Name ist Sablow. Der Volksmund nennt mich und meine 6 Mitarbeiter gern die 7 Weisen. Rechts neben mir die Herren Glubschew und Glotzow. Ihre Schönheit trifft uns wie der Blitz, Gazelle von Igorjewitsch. Zu meiner Linken Meister Puschtin und Meister Pavlov. Jasmin und Rosen duften so. Oh, Lilie von Igorowo. Dankeschön. Die Stimme tönt so rein und zart. Oh, wohllaut von Igorowo. Sehr nett. Eine kleine Huldigung der Kollegen Löfkin und Lauschkopf. Denk an deinen Traum. Lass sie nicht herein. Verschwinde. Zurück auf den Fischmarkt, wo dein Platz ist. Im Namen meines Vaters heiße ich euch auf Schloss Igorograd willkommen. Wache? Jawohl. Lass die Zugbrücke herunter. Du machst einen Fehler. Ach, hätte ich nur auf ihn gehört. Ich weiß, solche Sachen sagt man immer erst hinterher, wenn es zu spät ist. Ins Schloss hinein. In Windeseile stürmten die 7 Weisen die steinernen Stufen zum Thronsaal hinauf. Mirza und ich hatten Mühe mitzukommen. Als wir völlig außer Puste in den Ostflügel traten, war Sablow bereits dabei, seine Mannschaft vorzustellen. Man nennt uns auch gern die 7 Weisen. Ich gebe zu, was sie sagten, kam mir bekannt vor. Rechts neben mir die Herren Glubschew und Glotzow. Ihre Pracht trifft uns wie der Blitz. Oh, Sonne von Igorjewitsch. Mein armer Papa blickte an seinem mit Schlagsahne bekleckerten Hermelin hinunter und wurde rot wie ein Hahnenkamm. Zu meiner Linken, Meister Puschtin und sein Partner Pavlov. Nur Jasmin und Rosen duften so. Wie der Herrscher von Igorowo. Das ist sehr schön. Es gehörte nicht gerade zu Papas Gewohnheiten, sich ausgiebig zu waschen. Wirklich, sehr schön, bravo. Die Stimme tönt so notart. Die Kollegen Löfkin und Lauschkopf. Hochwohlgeborene, hochfürstliche Durchlauchtigkeit, erweisen Sie uns die unermessliche Gnade, Ihnen als Ihre untertänigsten Knechte dienen zu dürfen. Ja, das ist sehr nett. Aber wir haben schon einen Diener. Einen Diener? Einen Diener? Ja, ja, da hinten, da steht er. Ja. Mirza! Lass dich nicht auf sie ein, Zar. Marceline hatte einen Traum, in dem die Zahl 7 eine böse Rolle spielte. Das ist nicht wahr. Ich hatte einen Traum, in dem ich eine ganz hübsche Prinzessin war. Hör nicht auf sie. Ihr duzt euch? Irodero selber durchlaucht? Irodero, wie bitte? Irodero selber, das sagt unser einer, wenn er das Wort an erhabene Lichtgestalten wie ihresgleichen richtet. Irodero selber? Sehr schön. Ja, was ich fragen wollte. Ihre durchlauchtigste Hoheit lassen sich von diesem Mirza duzen? Durchlauchtigste Hoheit, sehr schön, sehr schön. Natürlich nicht. Ich verbiete es immer, tut's mich einfach immer wieder. Tja, naja, wenn das so ist. Wenn eure durchlauchtigste Hoheit bereits einen Diener hat. Ja, nur ein richtiger Diener ist Mirza eigentlich nicht, das ist eher ein Fischerjunge. Du, Zar, das sind Ausgefuchste. Vor denen musst du auf der Hut sein. Mir wäre es schon recht, mein lieber Mirza, wenn du zum Irodero mal auch mal was in Richtung Irodero oder wenigstens durchlauchtigste Hoheit sagen könntest. Anstatt immer nur du. Du, Zar, du. Ich bin schließlich kein Dienstbote. Bravo, Papa. Setz den Frechdachs endlich an die Luft. Ich konnte es nicht erwarten, den unverschämten Kerl aus meinem Leben verschwinden zu sehen. Gut, ich gehe. Aber sagt später nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ein ungehobelter Geselle. Geht frech in seinem Lumpenkleide, als wäre es Brokat und Seide. Und auch nicht nach Veilchenfisch. Duftet er, sondern nach Fischmoor. Wisst ihr, was ihr seid? Ihr seid ganz widerliche, schleimige... Mit Musik, mit man Musik, vergisst, man sofort wenn vergisst, ist, wenn ein Wort zu hässlich ist, mit Musik, mit Musik, mit Musik. Meine Herren, ich, Zar Igor von Igorowo, stelle euch ab sofort in meine Dienste. Zar Igor... Schlossherr zu Igorograd, Herr über Igorowo und Igorewitsch erlebe. Ho! Ho! Ho! Die ersten Wochen, in denen die 7 Weisen ihren Dienst an unserem Hof aufnahmen, verliefen höchst erfreulich. Papa und ich wurden von Kopf bis Fuß neu eingekleidet. Und hier? Oh, ein Kleid aus weißem Atlas mit silbernen Spangen. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Hübsch, sehr hübsch, mein Täubchen. Und dabei sollte es nicht bleiben. Die Herren Glubtschew und Glotzow ruhten nicht, bis die schäbigen Holzwände von Thron und Speisesaal mit silberdurchwirkten Gobelins und goldbestickten Tapisserien überzogen waren. Nun, Hoheit, was sagen Sie? Ja, ich bin sprachlos. Sieht aus wie ein Kaiserpalast. Was machen die da? Rosenwasser riecht so frisch. Das beste Düftchen gegen Fisch. Meister Puschtin und Meister Poplow machen der Nase Irodero selber durchlauchtigster Hoheit eine kleine Freude. Das Rosenwasser überlagert die vom Fischmarkt aufsteigenden Gerüche. Kein Geruch nach Fisch mehr. Das ist ja außerordentlich. Puschtin und sein Partner Poplow ruhten nicht, bis sie auch eine Duftmischung für den Ostflügel erfunden hatten. Ja, herrlich. Ja, herrlich. Man glaubt, man ist in einem Bergwald. Und der Westflügel hat sich in einen Rosengarten verwandelt. Papa war endlich wieder glücklich mit dem Leben. Also war ich es auch. Und Mirza war wieder da, wo er angefangen hatte. Wenn ihr ihr Butter-Ei-Gelb zimt und Mandeln verrühren. Die Karpfen ins Fischbassin. Und die geräucherten Forellen? Mirza! Wo soll ich die geräucherten Forellen hintun? Hinter dir ins Regal. Hallo, das ist aber schön, dass... Das macht dann 2 Kopeken. warum so eilig? Ich muss weiter, ich habe noch andere Kunden. Jetzt lass den Quatsch. Gut. Es tut mir leid. Vertragen wir uns wieder? Was hast du denn? Was starrst du mich so an? Gefalle ich dir? Das Kleid ist aus weißem Atlas, wie das Kleid aus meinem Traum. Ja, und du trägst die 7 Ringe an den Fingern. Ein Geschenk von Papa. Oh, Mirza, ich bin so glücklich wie noch nie im Leben. Du musst zugeben, dass sich deine düstere Prophezeiung nicht erfüllt hat. Noch nicht. Was soll das heißen? Warte ab. Das macht dann 2 Kopeken. Der Sturkopf. Wieso musst du immer das letzte Wort haben? Immer das Gleiche mit dir. Du bist und bleibst ein Rechthaber. Das ist ein Rubel. Mal schauen, ob ich 8 Kopeken klein... Wie kannst du dir sonst wohin stecken? Oh, untertänigsten Dank auch. Auf Wiedersehen, euer Durchlauf. Hau endlich ab! Verschwinde! Und lass dich hier nie, nie wiedersehen! Mirza! Ich gebe es zu. Ich weinte tatsächlich einige Sekunden wegen dieses Blödmanns. Aber keine einzige Sekunde länger. Dazu hatte ich wahrhaftig keinen Grund. Das Leben war schließlich leicht und angenehm. Von mir aus hätte es jahrelang so weitergehen können. Papa war da leider anderer Ansicht. Als ich am nächsten Morgen in den Ostflügel komme, höre ich ihn missgelaunt zu Sablow sagen: Der König von Frankreich schaut auf die geometrisch angelegten Blumenbeete von Versailles. Kaiser Franz Josef in Österreich auf den herrlichen Park von Schönbrunn. Friedrich der Große von Preußen blickt in die unermessliche Weite des englischen Gartens von Schloss Sanssouci. Und auf was gucke ich? Auf einen schlammigen Fluss oder auf einen Kartoffelacker? Tja, ich muss sagen, Iro Dero selber, durchlauchtigste Hoheit, haben es nicht leicht. Ich halte das nicht mehr aus, der fahlbraune Fluss, das mattgrüne Kartoffelfeld. Darf ich eurer Hoheit versichern, die Kollegen Glotzow und Clubchef kümmern sich bereits um dieses Problem. Papa, was machen die da? Ihr durchlauchtigste Majestät, euer Vater, hat auf der Höhe seines unfehlbaren Geschmacks entschieden, die Kartoffelfelder im venezianischen Pink und den Fluss Ultramarinblau einfärben zu lassen. Den Fluss Ultramarin? Ja, wie willst du das machen? Erklär's ihr, Sablow. Die Kollegen Glotzow und Glubchef haben bei der steinernen Brücke ein Gerüst mit einem großen Trichter über den Fluss errichtet. In den Fässern ist Ultraprofemili, Sopropyl, Blausäure, Marino... Kommen Sie bitte zum Punkt. Ja, sehr wohl. Wenn wir die Säure in kleinen Dosen in den Fluss tröpfeln lassen, wird sich das Wasser in ein herrliches Blau verfärben. Säure in den Fluss? Und die Fische? Sie werden den Fluss vergiften. Alle Fische werden sterben. Nur die paar Fische unterhalb der steinernen Brücke. Das sind die besten Fischgründe von Igorowo. Marcelina Täubchen, versuche bitte auch mich zu verstehen. Ich bin 54 Jahre alt. Man lebt schließlich nur einmal. Ich möchte auch mal ein bisschen Spaß in meinem Leben haben. Spaß? Spaß? Was denn sonst? Ich bin der Zaun, ich will Spaß. Ein Zaun hat schließlich recht auf Spaß. Das nennst du Spaß? Den Fischen das Wasser zu vergiften? Wenn der Fluss da nicht mehr so kackbraun aussieht, ja, da muss ich seiner durchlauchtigsten Hoheit leider beipflichten. Papa! Die Audienz ist beendet. Papa, denk an die armen Fischer. Ich wäre dir dankbar, wenn du mir etwas mehr Respekt erweisen und nicht immer Papa zu mir sagen würdest. Ich finde, Papa klingt zu sehr nach Popo. Ich soll nicht mehr... Tja, Sie könnten Eure Exzellenz, Herr Vater, zu ihm sagen. Oder schlicht und einfach Hoheit. Ich, Marcelina, deine Tochter, dein Täubchen, soll zu dir, Vater, mit nicht Musik, der Papa sagen. Mit Musik, man sofort vergisst. Papa! Wenn ein Wort ha! Zu hässlich ist. Ihre Hoheit, mein Herr Vater und seine 7 Berater ließen es sich nicht nehmen, die Einfärbung des Flusses mit einem großen Volksfest zu begehen. Es sah hübsch aus, wie sich das ultramarinblaue Band durch die mit rosarotem Samt bespannten Hügel schlängelte. Obwohl die toten Fische tonnenweise den Fluss hinuntertrieben und das Stauwehr von Igorjewitsch verstopften, hielt sich der Protest in Grenzen. Stopp die Flussvergiftung! Fische tot, Fische essen! Als einige aufgebrachte Fischer ein Spruchband ausrollten, wurden sie von ihren Mitbürgern daran gehindert. Lag es am reichlich ausgeschenkten Freibier? Zu meiner Überraschung waren die meisten Einwohner von Igorowo von dem künstlich blauen Fluss begeistert. Eine reiche Kaufmannswitwe hatte für den Zar sogar eine Hymne gedichtet. O bläuliche Frische, o himmlischer Gruß, seht goldene Fische wimmeln im Fluss. Oh, das war ja brillant. Brillant, genau, brillant. Brillant. Ich verstand die Welt nicht mehr. Ganz Igorowo, das es mit seinem Fischreichtum zu beträchtlichem Wohlstand gebracht hatte, schien außer sich vor Freude, dass seine Lebensader der Fluss vergiftet worden war. Von wenigen Ausnahmen abgesehen. Ausnahmen wie Mirza. 3 Tage nach dem Volksfest erschien er in meiner Küche. Hallo Mirza. Wo soll ich die Heringe hintun? Heringe? Ja, Salzheringe aus der Ostsee. In eurem schönen blauen Fluss lebt kein einziger Fisch mehr. Mirza, ich habe nichts damit zu tun. Das macht dann 12 Kopeken. Ich schwöre es dir, ich habe versucht, Papa davon abzubringen, glaub es mir. Gut, jetzt hast du dein Gewissen erleichtert, dann kannst du auch endlich zahlen. Das macht dann 13 Kopeken. Gerade waren es noch 12. Und das ist bereits ein Vermögen. Das war ja auch vor 2 Minuten. Jetzt ist es bereits 1.31 Uhr. Ich habe dem Kaufmann, der mir die Heringe auf Kredit gab, einen Schuldschein überlassen und der erhöht sich jede halbe Stunde um 1 Kopeke. Das ist ja der reine Wucher. Tja, das ist jetzt das Los der Fischer. Während gewisse Leute täglich Kuchen essen, müssen Mama und ich bei reichen Pfeffersäcken Schulden machen, um uns unser täglich Brot zu kaufen. Gewisse Leute essen täglich Kuchen, während ihr... Ab sofort ist Schluss damit. Schaffst du es, 200 Pfund zu tragen? Ich denke schon. Dann schnapp dir den Mehlsack. Er gehört dir. Was? Das kann ich doch nicht einfach so... Nun mach schon, oder soll ich ihn selber aus dem Regal wuchten? Bist du dir wirklich sicher, dass du... Mund zu und Taschen auf. Hier hast du 2 Pfund Butter, eine Flasche Portwein, ein Glas Honig, Nüsse. Ich möchte dir auf keinen Fall Schwierigkeiten... Vorsicht! In der rechten Jackentasche steckt eine Tüte Eier. Und wenn dein Vater und die 7 Waisen stinksauer auf dich sind, weil du ihnen keinen Kuchen mehr backen... Mach dir mal keine Sorgen. Die fressen mir aus der Hand. Ich weiß nicht... Jetzt tauschen ab. Mirza? Danke! Besuche mich bald wieder! Mirza! Die fressen mir aus der Hand. Das sagt sich leicht, aber mein Blick fiel auf die 8 Salzheringe, die schlapp und matschig auf den Kuchentellern klebten. Wie würden Papa und seine Berater darauf reagieren? Sie sind leidenschaftlich, mein Töchterchen. Ja, und wunderschön. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Das glänzende Aussehen ihres Fräulein Tochter erinnert mich an Prinzessin Caroline von England. Caroline von England? Ich dachte, die wäre blond. Aber euer Hoheit, heutzutage sind alle bedeutenden Prinzessinnen blond. Prinzessin Sophie Charlotte von Preußen, Marie Anne von Österreich, Josephine von Frankreich, alle blond. Das hat man heute so. Der Haare blond, Augen Azur, der Prinzessinnen Natur. Ich glaube, dass ich auch für meine hier versammelten Kollegen spreche, wenn ich an dieser Stelle mal ganz deutlich sage, wir finden Ihr Fräulein Tochter auch ganz schön blond. Ja, das ja, ist genau. Sommerweiß, blond. Ich dachte immer, Marcelina wäre eher... Duftet Marcelina, die weißblonde Fee, nach Jasmin und Reseda, auch zwischen die Zeh. So, da, bitte sehr, Bedient euch. Ah, Kuchen und Kaffee. Was riecht da so? Poploff, pusht ihn, bei Fuß, hier riecht's nach Fisch. Ach, na endlich. Igitt, was ist denn das? Papa hob den Kuchenteller dicht vor seine Augen. Ein Hering. Heringe statt Kuchen? Sie starrten mich wütend an. Ich blickte ruhig zurück. Eier, Mehl und Butter waren außer Haus. Der Rest Zucker gut versteckt. Kuchen würde es erst geben, wenn der Fluss wieder braun war. Da kannst du lange warten. Papa, die armen Fischer... Popo! Ich habe dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht mit diesem ordinären Wort anreden. Nicht zu machen. Trotz meiner Weigerung zu backen, dachte Papa nicht daran nachzugeben. Der Fluss blieb blau. Still plätscherte sein giftiges Wasser. Bis eines Morgens, in aller Herrgottsfrühe, plötzlich ein fürchterlicher Schrei ertönte. Oh nein! Oh nein, oh Gott! Das ist ja grauenhaft! Jemand war über Nacht über das ehemalige Kartoffelfeld gestapft und hatte schlammig-braune Fußabdrücke auf der rosaroten Samtbahn hinterlassen. Glatzow! Her mit euch, ihr gottverdammten Hunde! Das Fenster zu, aber sofort! So was Hässliches will ich nicht sehen! Das Fenster zu! Das Fenster zu! So soll es sein! Das Fenster des Ostflügels wurde mit dickem Filz vernagelt. Zwei Tage später, dann die nächste Katastrophe. Sonne der Gerechtigkeit, Messias, mehr, ewiger mehr. Versöhner, Heiler. Oh. Was war das? Oh, ein klitzekleines Wurfgeschoss. Klein? Das sieht aber ziemlich groß aus. Löfkin und Lauschow, das Fenster zu und zwar schalldicht, wenn ich bitten darf. Also wurde auch das Westflügelfenster dicht gemacht. Das Fenster zu. Kein Laut soll rein. Das Fenster zu. So soll es sein. Licht! Mehr Licht! Da es in dem Saal nun ziemlich dunkel wurde, mussten Glubtschew und Glotzow als lebendige Kronleuchter dienen. Sieht aus wie eine, Näher mit dem Licht! Ich kann es so schlecht sehen! Mein armer Papa führte das Wurfgeschoss dicht vor seine Augen. Es war die Portweinflasche, die ich Mirza geschenkt hatte. Noch näher! Es ist eine Birne. Oder... Sag mal, müsst ihr euch so nah an mich randrängen? Ich kann ja kaum noch atmen. Die verdammten Kerzenplaken. Es fehlte an frischer Luft. Poploff und Puschtin sprühten, was das Zeug hielt. Und Löfkin und Lauschkow... Was ist denn? Was habt ihr denn? Wieso sagt ihr nichts? Mit Musik man sofort vergisst, wenn Stille unerträglich ist. Mit Musik man sofort vergisst, wenn mussten singen, was das Zeug hielt. Weil Papa die schallisolierte Stille nicht aushalten konnte. Wenn Stille unerträglich ist. Mir ist langweilig. Langweil? Um Gottes Willen, eure hochfürstliche Durchlauch. Eine Geschichte. Ich will sofort eine Geschichte hören. Eine Geschichte, aber natürlich, selbstverständlich. Es war einmal eine erhabene Lichtgestalt. Ein edler Ritter, stark und mächtig, unantastbar. Igor war sein Name. Ja, das ist gut, das ist gut. Der Ruhm, den unser Held ausstrahlte, war derart überwältigend. Während mein Papa gebannt an Saplows Lippen hing, schnappte ich mir unbemerkt die Flasche und verbarg sie in einer Falte meines Kleides. Wenn sie von den Bravourstücken Igors hörte. Das ist ausgezeichnet. Tja, wie dem auch sei, ein gewisser Urschoss-Lochos war dumm genug, gegen den unbesiegbaren Igor... Urschoss-Lochos! Ja. Marcelina, bleib doch mal ein bisschen bei uns. Hör zu, es ist wirklich komisch. Ich muss mich ein wenig hinlegen. Ich hab Kopfweh. Ich hatte nicht die Spur von Kopfweh. Ich hatte nur etwas entdeckt. In der leeren Flasche stak ein Zettel. Ich kramte einen meiner Stöckelschuhe unter dem Bett hervor und schlug die Flasche mit dem Pfennigabsatz in zwei. Auf dem Zettel stand in Mirzas elegant geschwungener Handschrift: Liebe Marcelina, ich hoffe, das Geklirre, mit der dir diese Botschaft übermittelt wurde, hat dich nicht allzu sehr erschreckt. Doch ich muss dich noch heute sprechen, dringend. Ich erwarte dich punkt Mitternacht in der Seitenpforte von St. Nikolai am Domplatz. Schleich dich heimlich aus dem Schloss und zu keiner Menschenseele ein Wort. Es umarmt dich dein Mirza. Punkt 11:30 riss mich der Wecker aus dem Schlaf. Ich stand auf, warf mir eine dunkle Jacke über, als ich Schritte hörte. Leise öffnete ich die Tür. Durch den Spalt sah ich, wie die 7 Waisen, einer nach dem anderen, leise die schmale Treppe zur Zugbrücke hinuntertappten. Endlich im Bett, der alte Trottel. Was hatten sie vor? Das sah man. Es sind ja nur noch ein paar Tage, bis er so blind ist, dass er seine Tochter nicht mehr von einer Bauernschlampe unterscheiden kann. Und wir den Staatsschatz samt den Kronjuwelen einsacken. Was uns nicht daran hindern sollte, vorher noch die Bevölkerung abzuzocken. Solange noch ein Rubel im Sparschwein klimpert. So war das also. Die gemeinen Schufte hatten sich Papas Vertrauen nur erschlichen, um an den Staatsschatz heranzukommen. Sie traten in den nächtlichen Burghof hinaus. Niemand drehte sich nach mir um. Sie fühlten sich ihrer Sache sicher. So sicher, dass sie nicht bemerkten, dass sich eine 8. Person mit ihnen über die Zugbrücke schmuggelte. Bevor ich die Seitenpforte von St. Nikolai erreichte, wurde ich von einem kräftigen Arm umklammert. Eine Hand legte sich über meinen Mund. Nicht schreien, Marcelina, ich bin's. Mirza, lieber Mirza. Meine süße Marcelina. Oh Mirza, ich war so gemein zu dir. Tut mir so leid. Du hattest damals wirklich recht, meinen Traum als Warnung auszulegen. Ich erzählte ihm, was ich auf der Treppe von dem Gespräch der 7 angeblichen Waisen aufgeschnappt hatte. Und so haben sie es mit dem Großfürsten von Sverdlovsk und dem Herzog von Taschkent gemacht. Oh mein Gott. Und vorher ziehen sie noch dem Volk die letzten Rubel aus der Tasche. Da, siehst du das schwarze Zelt da drüben? Ja. Was machen die da drin? Das werde ich dir zeigen. Komm. Im Schutz der Dunkelheit schlichen wir uns an das Zelt heran. Durch ein Loch in der Zeltwand konnte ich Sablow, Glotzow und Puschtin sehen. Auf einem Stuhl vor ihnen saß eine elegant gekleidete ältere Frau. Es war niemand anderes als die reiche Kaufmannswitwe, die seinerzeit zur Feier der Flussvergiftung die bescheuerte Hymne vorgetragen hatte. Und dieser hübsche junge Mann in ihrem Traum... Er gefiel ihnen. Sogar sehr. Er hatte pechschwarzes Haar und so einen hübschen roten Mund. Er steigt also von seinem weißen Schimmel und beugt sich über sie. Ja, was geschieht dann? Er hebt seine Laterne hoch, sieht mich an und... weiter. Und läuft schreiend davon. Und läuft schreiend davon. Aber, liebe gnädige Frau, das ist doch wunderbar. Das ja? heißt doch nichts anderes, als dass Sie Ihrem Traumprinzen schon in den nächsten Tagen begegnen könnten. Wirklich? Sicher. Stellen Sie sich vor, der Gute ist nur weggelaufen, weil er sich vor Ihrem großen Reichtum fürchtet. Obwohl er selber unermesslich reich ist, hat er Angst, als Mitgiftjäger dazustehen. Och, ist das wirklich wahr? Ja, so wahr ich hier sitze. Wie groß ist denn Ihr Barvermögen? 1.200 Rubel. 1.200 Rubel. Oh, tja, der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Oh, was heißt denn das? Dass wir noch 3 Folgeträume abwarten müssen, aus denen wir ersehen können, wann und wo sie ihrem Traumprinzen in die Arme laufen werden. Und er wird sich ganz sicher in mich verlieben. Aber so sicher wie das Amen in der Kirche. Danke. Vielen Dank. Das macht dann erst mal 300 Rubel. 300? Wollen Sie denn Ihrem Traumprinzen nun begegnen, oder? Ja, also 300. Hier sind 300. Sei es drum. Der Nächste, bitte. Verstehst du jetzt, was läuft? 300 Rubel. Kassieren die Träume der Leute ab. Du bist der Straßenkehrer dieses hübschen Städtchens. Jawohl. Ich kehre den Fischmarkt und klaube die Pferdeäpfel von den Gassen. Dann erzähl uns mal ganz rasch deinen Traum. Jawohl. Ich gehe an den großen Misthaufen, auf den ich den Kehricht werfe, als ich ein Funkeln sehe. Ich denke, es könnte ein Geldstück sein, bücke mich, da ist es nur ein Mistkäfer. Ein ganz normaler Mistkäfer. Grün, mit goldenem Schimmer. Ein ganz normaler, grüner. Jawohl. Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Die Deutung kostet dich 3 Rubel im Voraus. 1, 2, 3. Ich höre. Ein grüner Mistkäfer. Jawohl. Das bedeutet einen wichtigen Folgetraum. Das heißt, du musst noch mal kommen. Ich habe nur noch 6 Rubel. 6? Ja. Dann musst du noch 2-mal kommen. Aber hinaus! Ich kann doch nicht die 6... Der Nächste, bitte. Den Mann schnappen wir uns. Den werde ich zeigen, wie man Träume deutet. Komm, Namen Väterchen. Zeigst du uns, wo dein Misthaufen ist? Ich verkaufe keinen Mist mehr. Wisst ihr nicht, dass der Zar verboten hat, die Felder zu düngen? Weil es sein empfindliches Näslein belästigt. Ich will dir nicht deinen Mist abkaufen. Wir haben nur mitgehört, wie du diesem komischen Weisen dort deinen Traum erzählt hast. Kennst du mich nicht mehr? Ich bin's, Mirza, der Traumdeuter. Zeig uns, wo ist dein Misthaufen? Dort drüben. Hinterm Haus. Aha. Und erinnerst du dich an die Stelle, wo du im Traum den Käfer gefunden hast? Ja. Dann nimm die Mistgabel und grabe dort nach. Als er etwa einen halben Meter tief gegraben hatte, hörten wir ein Klirren. Münzen schimmerten im fahlen Mondenschein. Der Straßenkehrer klaubte eine nach der anderen hervor. Das ist Gold. Echtes Gold. Siehst du? Diese Betrüger, ich habe 7 Golddukaten in meinem eigenen Mist gefunden. Gold! Der arme Straßenkehrer war völlig aus dem Häuschen. Alle unsere Versuche, seine lautstarken Freudensäußerungen zu dämpfen, prallten an ihm ab, wie Wassertropfen an einer Karpfenflosse. So kam es, wie es kommen musste. Eine Polizeiwache erschien. An ihrer Spitze marschierte Sablow. Wache! Verhaftet diesen Mann! Zu Befehl! Mich? Aus welchem Grund denn? Ruhestörung! Ruhestörung? Weil ich Träume deute, ohne den Leuten dafür ihre sauer ersparten Rubel abzuzwacken? Dein freches Mundwerk wird dir im Kerker schnell vergehen! Was? Mit dem! Hey! Jawohl! Was? Vorsicht! Mirza! Marcelina! Der Straßenkehrer und seine Frau gewährten mir Obdach für die Nacht. Am nächsten Morgen ging ich zu meines Vaters Schloss und klopfte an die hochgezogene Brücke. Gleich würde ich Papa die Augen öffnen. Ich hätte sie niemals so behandelt. Ich bin ein Rabenvater. Ich könnte mich ohrfeigen. Aber Euer Hoheit, ganz im Gegenteil. Euer Durchlauchtigkeit war immer ein sehr guter Vater. Die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Ich mache mir solche Sorgen. Das hat sie noch nie gemacht. Ach, die taucht schon wieder auf. Eines verspreche ich, wenn sie zurückkommt, darf sie immer Papa zu mir sagen. Und wenn es noch so sehr nach Popo klingt. Musik, mit Musik, Musik. Papa, hier bin ich. Dein Täubchen, deine Tochter. Wer ist da? Ich bin's. Papa. Marcelina. Lass sie nicht so nah ran. Ich kann die Frau so schlecht verstehen. Wer ist das? Ach, irgendeine Bauernplunze. Hat sie Nachricht von Marcelina? Ich bin Marcelina. Bist du mein Töchterchen? Ist sie es wirklich? Ist sie blond? Das Haar knallrot, Fresse und Flossen übersät mit Sommersprossen. Kann sie unmöglich meine Tochter sein? Papa. Heutzutage sind die Töchter aller bedeutenden Fürstenhäuser blond. Sophie Charlotte von Preußen, Josephine von Frankreich. Alle blond. Das hat man heute so. Papa! Bitte? Pardon, Hoheit? Niemand hat was gesagt? Ich bin's. Marcelina. Deine Tochter. Manchmal glaube ich, sie zu hören. Die sieben Waisen hatten saubere Arbeit geleistet. Er hörte kaum noch was und war blind wie ein Maulwurf. Was machen wir nun? Was sollen wir mit der Roten tun? Sie soll arbeiten, bis ihr die Knochen knacken. Feuer machen, abspülen, kochen. Glubschef und Lotzow bringt sie runter in die Küche. Sie stießen mich die Treppe hinunter in die Küche. Um Himmels Willen. Wie sieht's denn hier aus? Räum den Sauerhaufen auf und koche uns um Punkt 3 unseren Nachmittagskaffee. Und ihr bleibt hier und lasst sie nicht aus den Augen. Jawohl. Hier bleiben. Und nicht aus den Augen lassen. Die Regale der Vorratskammer gähnten mir kahl gefegt und leer entgegen. Zwar war der Zucker noch in seinem Versteck, doch außer ein paar vertrockneten Salzheringen, einem Flakon Rosenwasser und einem Glas vertrockneter Mandeln war nichts Essbares zu entdecken. Ist das alles? Was war das? Der Gefangene. Er hat Durst. Er ist direkt unter uns. Im Hungerturm. Hungerturm? Darf ich ihm einen Krug Wasser bringen? Bitte. Was soll denn schon groß passieren? Er ist im Kerker eingeschlossen und ihr habt die Schlüssel. Sollen wir? Wir haben die Schlüssel. Ausnahmsweise. Danke. Marcelina. Mirza. Hier. Ich hab dir Wasser mitgebracht. Wie geht es dir? Naja, wie es einem geht, dem morgen in aller Herrgottsfrühe der Kopf abgeschlagen wird. Das haben Sie vor? Nicht nur das. Sie geben sich keine große Mühe, Ihre Pläne vor mir zu verbergen. Ein paar Tage, nachdem Sie mich beseitigt haben, wird dein Papa so verzweifelt nach seiner einzigen Tochter suchen, dass er den Staatsschatz samt den Kronjuwelen bieten wird, um dich wiederzubekommen. Und dann werden dich Sabloff und seine Bande aus der Küche holen, schnell die Schätze an sich raffen und Land und Leute arm und ausgeblutet zurücklassen. Diese Schweine! Das kann mir eigentlich egal sein, da ich dann ja längst tot sein werde. Wenn dich nicht vorher jemand rettet. Jemand, der äußerst pfiffig und klug ist. Und wer sollte das sein? Na, ich. Wie könnte Papa erfahren, dass seine Tochter längst im Schloss ist? Ich hab's. Ich backe ihm zum heutigen Nachmittagskaffee einen Kuchen. Marcelina! Das ist genial. Nur du backst den Kuchen, der dem Zaren mundet. Er wird sofort wissen, dass er von dir kommt. Oh nein! Es wird nicht gehen. Wieso nicht? Es ist kein Mehl mehr da. Ich erzählte von den kümmerlichen Resten, die ich in der Vorratskammer vorgefunden hatte. Getrocknete Mandeln. Lass mich überlegen. Zucker hast du? Ein knappes Pfund. Wenn du Mandeln zu Mehl verarbeiten würdest? Ich meine, du drehst sie durch die Mühle, vermischst sie mit dem Rest Zucker und knetest daraus einen süßen Mandelteig. So könnte es gehen. Aber sie werden das Stück Kuchen auf dem Tablett mit den Heringen sofort bemerken und aus dem Verkehr ziehen. Du hast recht. Und wenn du den Mandelteig in Fischform knetest, ihn mit angebräuntem Zucker bestreust und ihn wie einen Salzhering servierst? Gesagt, getan. Ich legte den täuschend echt aussehenden Fisch aus gezuckertem Mandelteig, dem ich noch einen kräftigen Spritzer Rosenwasser beigemischt hatte, auf den goldenen Zarenteller. Glotzow brachte das Tablett hinauf. Kaffee und Salzheringe. Ich hatte einen fürchterlichen Traum. Oh, das schmerzt mich aufrichtig zu hören, eure durchlauchtigste Hoheit. Mir träumte, ich hätte Marcelina unter meinem Bett gesucht und nur eine hohle Nuss gefunden. Aber das Schlimmste war... Pardon, Hoheit, aber Ihr Kaffee wird kalt. Wo kann sie nur sein? Vielleicht ist sie auch schon demjenigen, der mir meine Tochter wieder beschafft. Biete ich meine Kronjuwelen und mein ganzes... Was ist denn das für eines? Reden Sie, Hoheit, reden Sie weiter. Sieht aus wie ein Hering und... Das schmeckt ja besser als mein Lieblingskuchen. Demjenigen, der Ihre Tochter wieder beschafft, bieten Sie... Ja. Nun sagen Sie es schon, Hoheit. Das schmeckt ja köstlicher als Haselnussplätzchen. Das ist deliziös, nach Rosenblättern. Jetzt sagen Sie schon endlich, was Sie springen lassen, wenn man Ihnen Ihre Tochter... Wache! Zu Befehl. Lauft runter in die Küche und bringt die Köchin dieses Kuchens zu mir. Jawohl. Die muss ich kennenlernen. Na, lauft schon! Im Eilschritt wurde ich in den Westflügel des Schlosses gebracht. Wie vom Donner gerührt standen die Waisen und sahen zu, wie mich mein Papa überglücklich in seine Arme schloss. Marcelina! Papa! Mein Täubchen, endlich! Komm doch ein bisschen näher her, dass ich dich besser sehen kann. Aber mein Gesicht ist direkt vor dir. Ach so. Ja, ich vergaß, dass ich das Fenster zum Markt zumachen ließ. Es ist zu dunkel hier. Brech das Westflügelfenster auf, lass Licht herein! Wo warst du, mein Schatz? Schönen Nachmittag, euer Hochwohlgeboren! Wer ruft denn da? Na, der Mann dort unten. Dort unten? Da steht jemand? Ich kann ihn nicht sehen. Ja, ich sehe nicht mal dich, obwohl ich deine Hand in meiner halte. Das liegt daran, dass du blind bist, Papa. Sabloff! Ja, euer Hoheit wünschen. Ihr nennt euch doch die Sieben Weisen. So ist es, euer Durchlaucht. Dann wisst ihr sicher ein Mittel gegen meine Blindheit. Mach mich sehend! Oh, das... Ich warte! Oh, ja, das geht nicht so einfach, euer Hoheit. Zumal wir selber kein Ärzte... Heißt das, ihr könnt es nicht? Vielleicht kann es ein anderer Papa. Komm ans Fenster und frage mal den Mann auf der Straße. Hey, du da! Euer Hochwohlgeboren München! Ein grausames Geschick hat mich mit Blindheit geschlagen. Demjenigen, der mich von diesem Übel kuriert, biete ich mein Reich und meine Tochter als Frau an. Euer Hochwohlgeboren, da fällt mir eigentlich ehrlich gesagt nur einer ein. Und wer ist das? Mirza. Mirza? Sieh an. Mirza! Ja, Mirza, wir haben ja schon verstanden. Und wo finde ich den Burschen? Zwei Stockwerke unter deinen Füßen, Papa. Sollte ich ihn in meiner Verblendung tatsächlich in den Kerker? Ja, Papa. Das tut mir aber leid. Wache! Sie holten Mirza aus dem Kerker. Er zwinkerte mir zu, als er den angebissenen Fisch aus Mandelteig erblickte. Mirza! Schwiegerpapa! Ja, was fällt dir ein, du Bauerntrampel? Erstens bin ich kein Bauern, sondern wenn schon ein Fischertrampel. Und zweitens habe ich durch das Kerkerfenster mitbekommen, wie der Zar öffentlich versprach, dass derjenige, der ihn von seiner Blindheit heile, sein Schwiegersohn und Nachfolger werden würde. Hey, fang endlich an. Iro, Zar, du hast heute Nacht nicht zufällig einen Traum gehabt? Und ob? Mir träumte, ich wollte Marcelina suchen und guckte unter mein Bett. Da krochen aus einer hohlen Walnuss 7 fette weiße Würmer. Aus einer hohlen Nuss, so, so. Ja, was bedeutet das? Nun, diese hohle Nuss, das ist dein Kopf. Das ist ja ungeheuerlich, Majestätsbeleidigung. Ah, schon gut, schon gut. Und die 7 fetten Würmer? Haben die 7 Körperöffnungen vergiftet, die du in deinem Kopf hast. 7 Öffnungen in meinem Kopf? Ja. Nun, da hätten wir 2 Nasenlöcher. Oh, Stinkewurz! Oh, kaum hatte Mirza das gesagt, fuhr die Luft aus Puschtin und Poplow heraus. Sie schrumpften, wurden kleiner, bis sie vor unseren Augen in einer Parkettritze verschwanden. Dann gibt es natürlich die Ohren. Löfkin und Lauschkopf guckten, als hätte er ihnen ein Messer in den Leib gerammt. Und sie waren nicht mehr zu sehen. Und natürlich die Augen. Globchef und Glotzow liefen zuerst gelb, dann rot, dann weiß leuchtend an, bevor sie... Vor Leid grün im Licht vergehen. In einer Stichflamme verglühten. Ich habe mitgezählt. Macht genau 6. 2 Nasenlöcher, 2 Augen, 2 Ohren. Mhm. Da fehlt noch einer. Hochwohlgeborener Fürst. Natürlich. Nein. Und zwar der da. Ich bitte Iro, dir selber durchlaust dich zur Hoheit um Gnade. Sablow. Gnade. Der Mund. Alle starrten Sablow an. Gnade. Zunächst passierte gar nichts. Nein, außer, dass er tief Luft holte, bevor er den Mund aufmachte und ein Wort sagte. Ultra Profemili, Sopropyl, Blausäure, Marino, Methylamino, Acetat, Oxal, Pitrin, Kupfer, Vitriol, Magnesium, Oxidid, Schwefelkohlenstoff. Das so lang war das, dass ihm die Luft ausging und er daran erstickte. Mich geht's als... Heiße Luft. Das war alles, was von Sablow übrig blieb. Marcelina. Papa. Was für ein hübsches Mädchen du doch bist. Wie feurig deine roten Haare leuchten. Und die niedlichen Sommersprossen. Du kannst wieder sehen? Richtig sehen? Ja, mein Täubchen. Und ich sehe offen gestanden hier in diesem Raum keinen besseren Ehemann für mein Töchterchen als meinen Retter, Mirza. Papa! Oh, Papa! Eine der ersten Amtshandlungen meines Gatten, Zar Mirza des Ersten, war es, die Gifteinleitung in den Fluss zu stoppen und ihm wieder seine natürliche Farbe zurückzugeben. Nach wenigen Wochen kehrten die Fische, kehrten Aale, Barsche, Eschen in das braune Wasser zurück. Abends gingen wir zum Flussufer hinunter, um zu angeln. Noch ein Stückchen gesüßten Mandelteig? Mmh. Ich muss schon sagen, meine Erfindung mundet Miro Meino selber ausgezeichnet. Deine Erfindung? Nur der Name. Gesüßter Mandelteig. Das gefällt mir nicht. Was hältst du davon, wenn wir es Mirzapan nennen? Wenn schon, müsste es Marzipan. Noch Marzellina heißen, weil ich die Zutaten entdeckt habe. Mirzapan? Wer hatte denn die Idee mit den gemahlenen Mandeln? Und wer hat das Rosenwasser hinzugefügt? Marzipan. Mirzapan. Ich sage Marzipan. Und ich sage Mirzapan. Aua! Ich ließ ihm das letzte Wort. Hey! Nimm deine dreckigen. Die Klügere gibt nach. Mirza! Jetzt wollt ihr sicher wissen, wer am Ende recht behielt. Das werde ich euch nicht verraten. Nur so viel. Falls ihr Leckermäuler nicht schon alles weggegessen habt, gibt es Marzipan noch heute. Mirzapan, Marzipan. Kinderhörspiel von Peter Jacobi nach Motiven des russischen Volksmärchens Der Jüngling und die sieben Waisen. Musik Lexa A. Thomas. Zar Igor, Thomas Thieme. Marzellina, Antje von der Ahe. Mirza, Bastian Trost. Sablow, Udo Kroschwald. Die anderen sechs Waisen: Christian Gaul, Martin Bauer, Bernhard Schütz, Boris Wagner, Simon Böhr. Kaufmannswitwe, Heide Kipp, Straßenkehrer, Wolfgang Ostberg. Wache, Aykut Kajatschik. Schnitt, Eugenie Kleesattel. Ton, Lutz Pahl. Regieassistenz, Isa Kaiser. Regie, Klaus-Michael Klingsporn. Produktion, Deutschlandradio Berlin 2001.